Die Wände sind weiß. Der Wind, die Äste, mein Glas, der Atem, Geruch, ein Schluck. Die Blütenköpfe springen auf. Die Sonne, der Tag, mein Glas, der Atem, Geruch. Ein Schluck. Ich kann mich selber nicht halten. Ich kann mich selber nicht halten. Ich kann mich selber nicht halten. Der Schnee. Der Wind, die Sonne, mein Glas, der Atem, Geruch, ein Schluck. Die Köpfe laufen aus. Ich kann mich selber nicht halten. Ich kann mich selber nicht halten. Ich kann mich selber nicht halten. Ich kann mich selber nicht halten. Mein Glas, der Atem, Geruch. Die Wände sind weiß. Ich kann mich selber nicht halten. Ich kann mich selber nicht halten. Ich kann mich selber nicht halten.